Erster für den Musikmeister. Ein Psalm von David. Zweiter Jahwe soll dich hören, wenn du in Not bist. Der Name von Jakobs Gott soll dich schützen. Dritter, er soll dir Hilfe aus seinem heiligen Ort schicken. Vom Berg Zion soll er dich stützen. Vierter, er soll sich an alle deine Opfergaben erinnern. Deine Brandopfer sollen ihm gefallen. Selah. Fünfter, er soll dir geben, was du dir wünschst. Alle deine Pläne soll er erfolgreich machen. Sechster, wir wollen uns freuen über die Hilfe, die du bekommst. Im Namen unseres Gottes werden wir unsere Fahnen schwingen. Jahwe soll alle deine Bitten erfüllen. Siebter, ich weiß jetzt, dass Jahwe seinem Auserwählten hilft. Er hört ihn von seinem heiligen Himmel. Er hilft ihm mit großer Kraft und mit seiner starken Hand. Achter, sie verlassen sich auf Streitwagen und Pferde. Wir aber rufen den Namen unseres Gottes. Neunter, sie fielen hin und blieben liegen. Wir aber standen auf und blieben stehen. Zehnter, Jahwe, hilf dem König. Und höre uns, wenn wir rufen.